Oh, habe ich mich erschrocken. Tut mir leid. Mensch! Wir brauchen keine Angst zu haben. Was soll denn das? Erstmal schönen guten Tag. Mitten im Wald stumm herumzusitzen, was soll das? Ich sitze hier immer. Das kann man ja nicht ahnen. Was soll ich denn? Soll ich da vorne ein Schild hinstellen? Achtung, hier sitzt ein Mann. Na, Sie hätten ja mal hüsteln können oder sowas. Aber ich bin unbewaffnet. Reden Sie doch keinen Mist. Von mir brauchen Sie sich wirklich nicht zu fürchten. Wer sagt denn, dass ich mich fürchte? Ich habe mich nur erschrocken. Ganz wehrlos sehen Sie übrigens nicht aus. Aber ich habe Ihnen nicht aufgelauert oder so. Ich hock hier immer. Ach so, mitten im Wald, ja? Sehen Sie mal, das ist schon ganz platt gesessen hier. Hier sitze ich immer. Interessant. Ja, das ist ein guter Platz zum Ablauern. Ich habe hier sogar schon sehr gut geschlafen. Na, was sind Sie denn für einer? Zum Pilze sammeln ist es hier auch gut. Haben Sie sich die Pfifferlinge geholt? Sie lügen ja, lassen Sie mal sehen. Na, kommen Sie mir nicht zu nahe. Sonst mache ich Gebrauch von meinem Pilzmesser. Von da, wo Sie gekommen sind, hätten Sie in die Pfifferlinge geradezu reintreten müssen. Wieso welche Pfifferlinge? Ich habe bisher nur Maronen und Streiflinge und Reizker. Sie sind doch vom Forstweg unten direkt im Mang hochgestiefelt. Sie haben mich also doch schon länger beobachtet. Wenn Ihnen die Schweine nicht zuvor gekommen sind. Wieso haben Sie sich denn nicht selber die Pfifferlinge geholt, wenn Sie so genau Bescheid wissen? Die sind für die Schweine. Ah, na, dann sollten Sie sie nicht mir anbieten. Stimmt, Sie sind ja Mensch. Ja. Aber ich finde Sie ganz nett. Schweine? Wildschweine oder was? Genau. Und da verzichten Sie? Ja, momentan habe ich nicht so großen Appetit auf Pfifferlinge. Aber auf Wildschweine? Momentan? Ist schon gut. Momentan würde ich gerne essen Rosenkohl, schön zart, so in Butter. Und dann meinetwegen Klopse mit Soße und Kartoffeln. Besser noch Hasenbraten würde ich gerne essen. Und noch schön Nachtisch, rote Grütze mit Vanillesoße. Schlag Sahne drauf, fertig. Was machen Sie hier eigentlich? Och. Ich meine, die Aussicht ist ja nun nicht gerade die beste von dieser Stelle, ne? Doch, die ist genau richtig. Ich kann genau gucken, wann er kommt. Dann noch einen schönen Tag. Warten Sie, ich kann Ihnen eine Geheimstelle zeigen. Verlockendes Angebot, aber vielleicht ein andermal. Es ist ja nicht mehr so lange hell und für ein Essen brauche ich noch ein paar Pilze. Dann können Sie die Reizker auf den Misthaufen werfen. Na, das wäre doch schade drum. Ich weiß die besten Pilze, die Stelle kennt nicht mal der Pächter. Jetzt erklären Sie mir doch mal, was machen Sie hier eigentlich? Ich pass auf. Wenn er kommt. Genau, das merke ich mir dann. Handelt es sich vielleicht um den Postboten? Nein, der neue Jagdpächter. Ach. Den alten habe ich abgesägt. Tatsächlich? Und was wollen Sie vom neuen? Den möchte ich gerne kennenlernen. Na, vielleicht einfach mal durchrufen. Das kommt noch. Aber mit meiner Schnecke. Erstmal würde ich gerne wissen, wann er kommt. Was? Ich jage nämlich auch. Ich habe immer gejagt und ich werde immer jagen. Ich werde sogar immer noch besser jagen. Was war das? Wildkaninchen. Früher wollte ich ein Vogel sein und über die Baumwipfel fliegen. Ich wollte über alles hinwegschweben. Wildigel. Als Wilderer Was? Muss man schwer aufpassen. Sie sind... Jäger sind bewaffnet. Und im Wald übernehmen sie hoheitliche Aufgaben. Alles klar. Zumindest dürfen sie auf einen anlegen, wenn Gefahr im Verzug ist. Und das ist schneller, als man denkt. Die Gefahr im Verzug. Halt, stehen bleiben! Schon wieder. Der Georg. Hallo. Hallo, Wilderer. Ja? Der Hase für heute Abend steckt wahrscheinlich schon da in Ihrem Rucksack drin, oder? Oder was ist das für ein Blutfleck? Da ist nur meine Schnecke drin. Eine blutende Schnecke. Und die hetzen Sie jetzt auf den Hasen? Mit der rufe ich den Hirsch. Ach, auf Hirsche verstehen Sie sich auch? Ja, besonders auf den Hirschruf. Ihr Spezialgebiet? Ja, die ganze Lockjagd. Da macht man den Tieren was vor. Zum Beispiel, dass man eine Ente ist. Oder ein Reh. Dann denken die, alles gut, das ist ja nur eine Ente. Oder ein Reh. Ich gehe jetzt hier weiter. Alles in Ordnung, keine Gefahr im Verzug. Oder man tut so, als wäre man ein Nebenbuhler. Also ein Hirsch zum Beispiel. Dann ruft man. Dann kommt der Hirsch, den lockt man hervor, dann wird er abgeschossen. Also Rufmord. Es ist praktisch die edelste Handlung des Jägers überhaupt. Der Hirsch schmeckt nämlich gar nicht. Ach. Man kann überhaupt nichts mit ihm anfangen. Sein Fleisch ist in der Brunft ungenießbar. Außer Klaus-Werner Siedschlach, aber der ist pervers. Mit anderen Worten, das Weidwerk steht im Vordergrund, das Ideelle. Das Schießen. Was? Schon gut. Was ist denn? Wollen Sie sich nicht ein bisschen setzen? Nö, danke. Das ist gar nicht so schlecht hier. Gucken Sie mal. Trocken ist es auch und weich. Ich weiß nicht. Ich rück zur Seite, dann haben Sie es auch schön gemütlich. Wenn Sie mich anfassen, sind Sie tot, ist das klar? Ja. Gut. Aber ich bin von Natur aus sehr zurückhaltend. Ich mach gar nichts. Na, Sie sehen aus wie... Wie? Ich weiß nicht. Egal. Erzählen Sie. Was denn? Eine nette Jagdgeschichte oder Wilderergeschichte. Ist gut. Aber erst noch das mit den Hirschen. Auf Rotwild angewendet. Ja. Funktioniert der Hirschruf eigentlich nur in der Brunftzeit. Das geht so September frühestens los. Muss man sehen. Also jetzt? Ziel des Hirschrufes ist es, den Hirsch aus der Deckung zu locken. Die Jäger sagen Deckung, weil Rotwild sich am liebsten dort aufhält, wo es nicht nur vor Blicken geschützt ist, wie eben in der Deckung, sondern auch noch vor Zudringlichkeiten, wie eben im Dickicht. Deckung und Dickicht gleich. Busch? Nee, Bushing? Bushing? Quatsch. Dickicht? Deckung, habe ich doch schon gesagt. Oh, Sie sind ja gemein. So mancher Ausdruck in der Jägersprache ist einfach dadurch entstanden, dass die Jäger auf ihren Jagdständen in Ruhe zwei Laute ineinander morften. Von Ihnen kann man noch was lernen. Also, unser heimisches Rotwild. Also das heimische Rotwild. Steht in der Brunft selten auf Lichtungen, Wiesen oder auf Äckern herum. Meistens verbirgt es sich, und zwar in der Dickung. Sehr gut. Ich finde, es macht richtig Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Also, vielen Dank, dann werde ich jetzt mal wieder... Halt, noch nicht. Was denn? Ich bin noch gar nicht zu Ende. Was? Ich muss Ihnen noch was zeigen. Was denn? Wollen Sie mal die Schnecke sehen? Zeige ich Ihnen gleich mal. Moment. Meine Schnecke. Hier. Oh. Eine echte Tritonschnecke. Hübsch. Sieht ja richtig schön aus. Ja. Achtung. Ja? Was war denn das? Das war ein Hirsch. Von der Jagd scheinen Sie ein bisschen was zu verstehen. Ja, und von Jägern auch. Der Jäger ruft nämlich auch den Hirsch. Dann rufe ich zurück. Dann denkt er, da ist der Hirsch. Den schieße ich. So sind Sie. Wer? Na, die Jäger. Das sind meistens feine Leute. Die quatschen nicht viel. Ja? Kommen diskret von irgendwo angereist, meistens aus der Stadt, und gehen dann jeder für sich so seine Wege. Einzelgänger? Ja. So wie Sie? Och, ich hab gerne Gesellschaft. Aber die Jäger... Nur einmal im Jahr bei der Trophäenschau des Hegeringes sitzen sie alle beisammen. Trinken ein wenig Saft und schnitzen mit kleinen Messern wunderschöne Knöpfe aus den Geweihen, die sie übers Jahr erbeutet haben. Die schenken sie dann ihren Frauen. Wie nett. Beim Schnitzen ja? zeigen sie eine außerordentliche Geduld. Sie fertigen sowohl sehr kleine Knöpfe, wie sie zum Beispiel bei Hosenklappen Verwendung finden, Hier, so einer ist das. Oh, ne, bitte. Aber auch ganz große. Etwa solche zum Schließen eines festlichen Mantels. Erst im Morgengrauen verabschieden sie sich in einer feierlichen Zeremonie. Dann... Was ist denn? Was gucken Sie denn so? Sie haben genauso einen Knopf. Das ist... Das ist ein Hirsch. Hirsch? Horn, Knopf. Das ist der Große. Und? Hm. Was ist mit der Zeremonie? Hm? Die Zeremonie? Mhm. Eigentlich ist es ein sehr schöner Akt. Sie stellen sich Schulter an Schulter eng beisammen in einem Kreis auf, die Gesichter nach außen gerichtet. Nur der Hering-Älteste bleibt in der Mitte. Er darf jetzt etwas machen, was keiner weiß, was es ist und niemals rausfinden wird. Ja. Aber es darf nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Dann stößt er einen kurzen Ruf aus. Den Klagelaut des Hasen genauer. Das ist für die Jäger das Zeichen, ihre Schultern kreisförmig aneinander zu reiben. Sobald dies geschehen ist, tritt der Hegering-Älteste aus dem Kreis raus und umschreitet ihn dreimal. Bei seiner ersten Runde guckt er einem jeden tief in die Augen. Na, sind Sie kurzsichtig oder was? Quatsch. Passen Sie bloß auf. Bei der zweiten, der sogenannten Knopfrunde, bleibt er vor jedem Jäger kurz stehen, stößt ihm mit dem Zeremonienstab, das ist eine alte Abwurfstange, einmal kurz gegens Schambein, worauf der Jäger seinen Mund öffnet, die Zunge leicht herausstreckt und vom Hegering-Ältesten einen Knopf empfängt, den er gerade geschnitzt hat. Dieser Knopf muss unzerkaut und ohne Flüssigkeit eingenommen werden. Stimmt das? Hm. Jäger trinken doch ständig. Kaum, dass sie was geschossen haben, müssen sie trinken. Ja, tot trinken müssen sie. Aber das kann man auch ganz gut allein. Mit einem kleinen Bohnenkamm zum Beispiel. Habe ich immer dabei. Jetzt auch? Ja, Wilderer trinken Bohnenkamm. Wollen Sie heute noch was erlegen? Nö, mehr so aus Gewohnheit. Ich bin ja... Wie heißen Sie? Aber die Jäger. Ja? Sie sind meistens sehr einsam. Oh Gott. Aber... Nicht, dass sie darüber traurig wären oder ins Grübeln gerieten. Nein, sie weinen der Gesellschaft keine Träne nach. Nonkonformisten, oder was? Genau. Sie haben sich schon frühzeitig abgesondert. Wie heißen Sie? Meistens sind sie schon in der Schule, in der großen Pause, immer außen an der Mauer entlang gegangen und haben Würmer gespickt. Später gehen sie in die Wälder und kümmern sich um die Tiere. Die Kranken und die Micker machen sie tot. Die Alten auch. Die jungen, starken Tiere aber lassen sie stehen. Deswegen sieht man im Wald sehr schöne Tiere. Schöne Kaninchen, schöne Hasen, schöne Füchse, schöne Rehe, schöne Hirsche, schöne Wildschweine. Schöne Wilderer. Nein, Pfoten weg. Wenn aus dem Osten Tiere einwandern, zum Beispiel Waschbären, die lassen sie auch nicht leben, die fressen alles weg. Jetzt mal Schluss mit dem Vortrag. Wie heißen Sie? Ich? Heiße Georg. Na, ich stehe gleich wieder auf. Ich wollte Ihnen nur die Hand geben. Ach so, nö, ist ja nicht nötig. Also Georg. Ja. Und Sie? Lisa. Sie sind Lehrerin, oder was? Woher wissen Sie denn das? Ich passe immer auf. Scheint so. Sind Sie verheiratet? Und was machen Sie beruflich? Gelegenheitsarbeiten. Sind Sie verheiratet? Also abwechslungsreich. Ja. Sind Sie verheiratet? Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Warten Sie. Kann ich Ihnen nicht noch was erzählen? Na, Sie sind ja komisch. Was kann ich Ihnen mal erzählen? Was kann ich Ihnen mal interessieren? Hirsche, Sie? Bitte nicht schon wieder Hirsche. Sie wissen ja noch nicht mal, wie die weiblichen Hirsche heißen. Doch, Tiere. Donnerwetter, Sie haben ganz schön was auf dem Kasten. Mhm. Sie haben schon mal ein Buch gelesen. Mhm. Aber wissen Sie auch, wieso Sie Tiere heißen? Nein, sagen Sie mal. Weil Jäger Sie als das Urbild des weiblichen Geschöpfs in unserer Fauna begreifen. Bitte? Und die Tiere gehören wiederum zum Kahlwild. Das sind alle Rotwildangehörigen, die nichts auf dem Kopf haben. Also Frauen. Weibchen heißt das. Früher sagten die Jäger zum Kahlwild Glatzen. Das sind die Glatzen. Aber dann kam das mit den Neonazis auf, Skinheads und so. Das guckten die Jäger sich eine Weile interessiert an. Dann wurden die Notizhefte gezückt und Glatzen durchgestrichen. Da hieß es plötzlich: Karl Wild, das ist doch Karl Wild. Bären laufen hier auch welche rum, wa? Nein. Karl Wild. Klingt etwas... Jägerlatein ist schwierig. Ja. Noch schwieriger als Seemannsgarn. Man kann sogar davon ausgehen, dass Jäger sprachlich viel begabter sind als andere Menschen. Meinen Sie? Ja. Zum Beispiel wird ihnen richtig gehend übel, wenn man von Hirschkühen spricht. Naja. Sie haben immer... Ich möchte mich verabschieden. Was? Ich möchte mich verabschieden. Oh nein. Noch nicht. Nicht jetzt. Warum? Noch nicht. Doch. Aber Sie wissen doch noch gar nicht, wer ich bin. Sie sind der Georg. Hat mich gefreut. Aber das mit der Jägerin. Was? Was ich mit der erlebt habe. Was ist damit? Das habe ich Ihnen doch noch nicht erzählt. Was ist denn mit der Jägerin? Komm, setzen Sie sich wieder. Ich habe eine kennengelernt. Ja, na und? Wenn sie das ganze Jahr über hier sitzen, kommt irgendwann noch mal eine Jägerin vorbei. Nein, das war auf dem Schützenfest. Ich stand vorne an der großen Theke. Sagten Sie nicht, Sie hätten einen Bohnenkamp dabei? Ja. Dann... Vielleicht ist es besser, ihn zu trinken, wenn ich zu Ende erzählt habe. Ach was, Sie... Was wollen Sie denn erlegen? Sie wollen doch nur was erzählen. Ja, wie ich die Jägerin... Ach, kommen Sie. Dachte nur. Und zur Seite rücken müssen Sie noch ein bisschen. Ich möchte mich nämlich richtig anlehnen. So? Mhm. Mhm. Gut. Bohnenkamp. Hier. Danke. Weidmanns Heil. Prost. Sitzen Sie gut? Ja. Also, der Mann von der Jägerin, der hieß Jäger K., hieß er. Der war früher Jagdpächter hier. Ein großer, starker Mann. Aber alles nur aus der Muckibude, glaube ich. Was ist denn Muckibude? Fitnessstudio. Hm? Er kam aus der Stadt, besaß eine ganze Kette von Uhren und Schmuckgeschäften. Typ Geldsack? Reich war der schon. Spielt doch keine Rolex, war sein Lieblingsspruch. Mhm. Die Leute hier mochten ihn. Er galt als tüchtig und freigebig. Außerdem hatte er immer Appetit. Das zählt. Und ordentlichen Schluck am Leib hatte er auch. Das zählt doppelt. Plus blonde Haare und blaue Augen. Macht die volle Punktzahl. Ist nicht mein Typ. Aber das war der Typ von der Jägerin. Mit der Sie was hatten, oder? Erstmal lernt man ja jemanden erst kennen. Ach. Beim Schützenfest jedenfalls stand ich an der Theke und guckte zu, wie Möpschen seine Angebeteten beim Tanzen am Ohr schleckte. Das war Mode. Da kam sie plötzlich von hinten im Saal. Die Jägerin? Ja, wo sie mit ihrem Kerl und anderen saß, die auch nicht von hier waren. Jagdkumpane. Die typischen Einzelgänger. Mit denen war er andern tags im Busch gewesen, im Jeep. Oh. Was war das? Das war ein Knäkhase. Boah. Jetzt kam sie zur Theke, was man eigentlich nicht macht. Als Frau schon gar nicht. Beim Königsball wird ja am Tisch serviert. Ach so? An der Theke, da stehen nur wir. Die Rüpel. Nee, die... Draufgänger. Die meisten sind ja verheiratet. Ach. Plötzlich stand sie neben mir. Eine Dame von Welt. Jedenfalls aus der Stadt. Mager auch. Ein bisschen wie eine Ricke nach hartem Winter. Ihr Fell blass. Schön blass. Holz? Ja, meine Herren. Ich hab's deutlich vor Augen. Das hob sich ab. Der ganze Stapel? Ich wurde klein wenig rot. Und dann haben sie angesprochen. Nix. Kommst du von hier? Fragte sie plötzlich. Und sie haben sie dann angerührt. Wofür halten sie mich? Stimmt. Ich nickte. Wie heißt du? Fragte sie. Wenn ich daran denke, wie sie mich angeguckt hat. Wie ein Lötkolben. Ja. Ist schon gut. Oben in der Augenbraue fing's an zu puckern. Das kriege ich sonst nur auf Jagd, wenn's im Gebüsch raschelt. Sie fragte, wo meine Freundin sei. Meine Freundin? Ich hab noch gar keine gehabt. Billiger Trick. Das fand sie lustig. Sie wurde richtig ein bisschen gemütlich und lehnte sich auch an. Hier am Ärmel. Hier am Ärmel. Ganz vorsichtig. Hier am Ärmel. Ich mach nicht doll. Hier haben wir uns ein bisschen berührt. Schlimm? Nee. Ob ich schon mal Schützenkönig gewesen sei, fragte sie. Ja nun, das geht ja nicht an. Das wird ja immer vorher von den Bauern ausdiskutiert. Da musste sie nochmals lachen. Und ich hatte wieder Normalluft. Auch hier oben. Hier hatte ich ganz normal Luft. Jetzt fühlte ich mich schon richtig prima, mit ihr so dazustehen und zu parlieren. Die anderen guckten rüber, was ich mich denn mit der Frau von Jäger K. so lange zu besprechen habe. Mhm. Wieso die sich wohl gerade mit mir unterhält. Das machte mich noch vergnügter, es den Säcken mal zu zeigen, wie man mit so einer reden muss. Das wusste ich allemal besser als die. Die kannten ja nicht mal... Sie Angeber! Haben Sie Telefonnummern ausgetauscht? Ich bin noch nicht angeschlossen. Was? Ich gehe immer zu Fuß hin, wenn nötig. Aber das stand sowieso nicht zur Debatte. Denn mit einem Mal erschien Jäger K. Der Jagdpächter. Genau, der frühere. Er tat so, als wollte er mit seiner Frau tanzen. In Wirklichkeit ärgerte ihn nur, dass ich mich so lange mit ihr unterhielt. Er griff sie am Arm und zog sie weg. Schlimm? Schon gut. Wandte sich noch einmal mir zu und meinte, wir sprechen uns. Und dann draußen vorm Zelt aber? Nein, er war an dem Abend wie weggeflutscht mit seiner ganzen Mannschaft, auch die Frau. Deswegen ging ich auch bald. Aber auf meinem Weg lief ich in einen Hinterhalt. Da hatte der Jäger K. sich mit den anderen Männern in einem hohlen Baum versteckt. Als ich daran vorbeiging, sprangen sie hervor und verprügelten mich. Zwei hielten fest, der dritte schlug mir immerzu in die Fresse. Hier. Oh. Ich kriegte noch aufs Auge. Hier. Boah. Zweimal an den Hals. Und 4-5 Mal in den Bauch. Zum Schluss haben sie auch noch etwas getreten. Ist ja bestialisch. Ich habe so viel in die Fresse gekriegt wie nie. Aber danach haben sie nie wieder im fremden Ressort gewildert. Warten Sie's ab. Was war das? Turteligel. Ende August. Ich saß an der alten Eiche im Wald am Rübenschlag von Meyer-Hollenstedt. Hier schräg rüber. Da hörte ich plötzlich was grunzen. Na nu, denke ich, ist es schon so weit? Was? Brunft. Ach so. Es grunzte wieder. Komisch. Da stimmt was nicht. Ich gehe dichter ran. Was ist denn das für eine Sau? Ich muss noch dichter ran. Halt, das ist gar kein Tier. Das ist Jäger K. auf seinem Ansitz auf der anderen Seite. Er versucht, den Hirsch zu reizen. Ich also meine Tritonika raus und... Wilderer, hallo. Was ist Tritonika? Meine Schnecke. Ach so? Also. Ja. Tritonika raus und... Das heißt so viel wie... Hallo, Herr K., du blöde Sau, hier bin ich, was willst du, Arschdackel? Ich mache also den jüngeren Hirsch, der nach einem Tier sucht und einer kleinen Rauferei nicht abgeneigt ist. Darauf antwortet Jäger K. wieder... Was will er denn damit sagen? Will er ausdrücken, dass er gleich zusteht? Nix. Und Blasen keine Ahnung. Er blieb mir zwar nie eine Antwort schuldig, aber es war immer die falsche. Einen echten Hirsch hätte er niemals reizen können. Den hätte er sofort vergrämt. Er kapierte nicht die feinen Unterschiede und nicht die groben. Er kapierte gar nichts. Auf alles, was aus dem Busch kam, trötete er einfach los. Und wenn gar nichts aus dem Busch kam, trötete er auch los. Eine halbe Stunde lang habe ich versucht, mit ihm einen geistvollen Dialog zu führen. Zwecklos. Ich sprach mit einem Idioten. Ich wollte noch was erleben und zog leise ab. Auf meinem Weg kam ich an dem Haus von K. vorbei und sah im Fenster die Jägerin. Ich lupfte mein Hütchen. Schönen guten Abend, Frau Jägerin, sagte ich. Und Sie? Guten Abend, Georg. Sie wusste Ihren Namen noch? Ja, natürlich. So natürlich ist es gar nicht. Ich zu ihr rein und erstmal vernünftig unterhalten. Am nächsten Tag wieder. Und nochmal. Beim vierten Besuch funkte es dann richtig. Was? Sie ging ganz schön ran an Putz. Die wusste, was sie wollte. Das wusste ich dann auch. Ich habe sie nach Strich und Faden verführt. Ja, das glauben Sie nur. In Wirklichkeit war es doch andersrum. Aber vorher war ich immer erst im Wald und habe mit ihrem blöden Mann gesprochen. So als Ablenkung? Ja. Der war davon sehr angeregt. Er blieb bis weit nach Mitternacht sitzen und rührte noch alleine vor sich hin. Ja. Zu Hause musste die Frau sich das anhören, was er wieder für ein Urtier gereizt hat. Wie stark und listig und was der alles auf dem Kopf hat. Wie er mit die Stangen krachend an den Bäumen schlägt und dass er ihn bald so weit hat, berichtete sie mir. Wie haben Sie das eigentlich hingekriegt, stets rechtzeitig zu verschwinden? Er kam immer mit seinem Jeep vom Ansitz. Das Häuschen lag ja direkt am Revier, günstig. Und das konnte man schon oft hören, wenn er draußen nur die Tür zuschlug. Dann waren noch einige Minuten Zeit. Küsschen hier, Küsschen da. Exakt. Der Wind durfte nur nicht zu ungünstig stehen. Fenster auf. Dolles Stück. Selbst bei Ostwind verriet er sich noch durch seinen Fahrstil auf dem langen Schotterweg zum Haus. Bis eines Nachts ein Motorschaden? Dachschaden. Hm? Ihm gingen irgendwann die Nerven durch. Er stand ja unter Erfolgsdruck. Wieso? Er wollte den Hirsch, das kapitale Urtier, von dem er immer rum erzählte. Den wollte er endlich seiner Frau vorlegen. Sie machte sich schon lustig über ihn. Hatten Sie der Frau denn von Ihren Konversationsübungen mit dem Mann erzählt? Das habe ich hübsch für mich behalten. Sie hatte ja Mitleid mit mir. Verstehe, wegen der Schläge. Genau. Das wollte ich nicht riskieren, dass sie womöglich noch Mitleid mit ihm kriegt. Sehr geschickt. Leider habe ich irgendwann mal eine Anspielung gemacht. Wie? Naja, dass ich nicht früher kommen kann. Ich hätte im Wald noch so viel zu tun. Ach du Schreck. Ich konnte den Sappel nicht halten. Ungünstig. Das war ziemlich dumm. Meinen Sie, die Jägerin hat ihm was gesteckt? Was? Ach so, dass Sie? Das wäre ja Verrat. Naja. Wollen wir uns nicht duzen? Nee. Och. Also weiter, er stand unter Erfolgsdruck. Ja. Haben Sie gerade gesagt? Genau. Er wollte endlich den Hirsch. Er wollte seine Hände in dessen Fell reiben. Jäger fassen die Brunfthirsche ja gerne an. Die riechen stark. Sie schmieren sich das dann an den Bauch, an den Hals, auf die Schenkel, damit die Frauen möglichst wild werden. Und das werden die auch. Ach. Was war das? Pilzin. Boah. Also, die Brunft war schon fast vorbei. Wir waren gerade da im Busch wieder in unsere Unterhaltung vertieft, so gut es eben ging mit dem Experten. Er muss seine Flinte aber schon vorher mit Posten geladen haben. Denn plötzlich krachte es wahnsinnig. Er feuerte in den Busch. Er hat sie gedämpft. Ja, mit Posten. Das ist ein ganz grobes Schrot. Es streut wie eine Granate. Und eigentlich ist es auch verboten, weil es alles zerfetzt. Oh nee. Aber seine Geduld war am Ende. Er wollte den Erfolg. Der war, dass ein dicker Ast von oben auf mich runterfiel und ich die Besinnung verlor. Aber das habe ich gar nicht bemerkt. So besinnungslos war ich. Mm. Deswegen kriegte ich also auch gar nicht mit, wie Jäger K. vom Hochstand runterstieg, um sich seinen Hirsch zu besichtigen. Erst als etwas vor mir durchs Dickicht brach, schlug ich die Augen wieder auf. Jäger K. Er arbeitete sich mit dem Hirschfänger durch einen Berg von Zweigen und Ästen zu mir vor. Einen kapitalen Hirsch vor Augen. Dem wollte er jetzt den Kopf abschneiden, mit den mächtigen Stangen dran, um ihn seiner Frau zu präsentieren. In der linken hatte er für den Fangschuss eine Kurzwaffe. Eine kleine Walter oder so. Da dachte ich, jetzt musst du mal laut geben. Mit welchem Ton dieses Mal? Jäger K., Jäger K., ich bin's, der Georg. Was? Jäger K., ich bin's, der Georg. Ich, Georg. Was? Ich bin's, Jäger K. Was? Er brüllte, er raste. Zum ersten Mal klang er annähernd wie ein richtiger Hirsch. Dann hat er mich verprügelt und ist abgehauen. Sie konnten sich wieder nicht wehren. Ich konnte ihm nur ins Gesicht rotzen. Dafür habe ich dann noch einen Tritt gekriegt gegen das verdrehte Bein. Zweimal mit dem Stock auf den Bauch und gegen das Ohr links. Deswegen habe ich ihn noch einmal voll angerotzt. Und er hat mir dreimal mit der Faust aufs Auge, einmal mit dem Stock... Nee, das reicht jetzt. Ich blieb liegen und dachte an früher und auch über mein Leben, wie sich alles so ergeben hat. Ich wollte los, aber ich konnte mich gar nicht rühren. Dieser Zweig lag auf mir, dieser dicke, fette Ast. Nach einiger Zeit hörte ich wieder den Wald, das Rauschen. Es fing an zu nieseln. Ich fühlte mich zu Hause. Die Zweige deckten mich zu. Ich schlief ein. Nach 4 Wochen sah ich wieder normal aus. Ich holte mir eine Bügelsäge und sägte alle Hochsitze an im Revier von K. Damit ist er dann runtergekracht und war tot, die Sau. Dann der Prozess. Ach, dann waren Sie also auch schon im Gefängnis? Nur ganz kurz. Na, aber immerhin. Extrem kurz. Ich habe vorher extra stark getrunken. Meine Schuldfähigkeit vermindert. Ach so? Das wurde dann alles verrechnet. Die Schläge, der Schuss mit Posten, unterlassen Hilfeleistung und so weiter? Genau. Was ist mit der Jägerin? Was hat die denn gemacht? Was sollte die groß machen? Sie war weg. Was? Irgendwann, als ich mich wieder stärker fühlte, ging ich an dem Haus vorbei. Es war leer. Die war weg. Jetzt ist gerade der Neue eingezogen. Und Sie haben die Frau K. nie wieder gesehen? Nein, die war weg. Ich gucke aber immer. Meinen Sie, sie wird irgendwann wieder da sein? Das weiß man nicht, Georg. Vielleicht, wenn Sie sie rufen. Jetzt? Rufen Sie mal. Was war das? Mein Mann. Was? Das war mein Mann. Der neue Jagdpächter? Ist mein Mann. Sie lügen. Glauben Sie mir nicht? Nee. Wollen Sie sich den Knopf vielleicht noch mal etwas genauer ansehen? Wenn Sie erlauben. Oh. Da sind ja noch mehr. Ja, das sind die Kleinen. Ich glaube, ich werde gleich wieder besinnungslos. Georg, komm, bist du Wilderer oder nicht? Doch, ich bin Wilderer. Na dann, komm. Hirsche rufen Jäger, Jäger Hirsche vom Hermann Bohlen. Gespielt hat der Hermann Bohlen als Wilderer Georg und Bettina Kurt als eifrige Bildsammerin Lisa. Die Regie Hermann Bohlen. Und wenn Sie jetzt gerade auf den Geschmack gekommen sind, nein, also nicht mit dem Essen, Wildbrett und so, mit Hirschspiel meine ich, eine grosse Portion davon gibt es online. srf.ch/hörspiel, Hörspiel mit OE.